Perspektiven zum Zionismus. Meine Damen, alles klar? Okay, zweiter Versuch. Linke Perspektiven zum Zionismus. Was wollte der Zionismus ursprünglich? Was ist im Laufe der Geschichte aus ihm geworden? Und eine politische Analyse der aktuellen Situation in Israel-Palästina 2016. Ich möchte Sie alle... 2015. Danke für die Korrektur. Ich möchte Sie alle, euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen von Baobab. Und besonders möchte ich Naglaa Moshe Zuckermann begrüßen. Er wird uns heute aus einer historischen, soziologischen Perspektive, wird er uns auf eine Zeitreise in den Zionismus mitnehmen. Zum einen liegt diese Herangehensweise in seinem beruflichen Hintergrund. Er ist Soziologe und zurzeit Professor für Geschichte und Philosophie an der Tel Aviver Universität. In Tel Aviv. Und daher mit kritischen Analysen und Diskursen vertraut. Und ich bin mir nicht sicher, Adorno-Schüler? Und es gibt noch eine kleine Bemerkung, eine Freundin von mir, die Helga Baumgarten, die hier auch schon mehrere Vorträge und Seminare gehalten hat, die hatte, als ich ihr erzählt habe, der Moshe Zuckermann macht hier einen Vortrag im Baobab, sagte sie, ach, ein alter Hegelianer und Marxist. Worauf sie das alt bezog, das weiß ich jetzt nicht genau. Und zum anderen ist er Sohn von Holocaust-Überlebenden und wurde 1949 in Tel Aviv geboren. Er ist 1960 mit seinen Eltern nach Frankfurt am Main gezogen und später mit 21 Jahren wieder zurück nach Israel. Er ist Autor von diversen Büchern. Ich nenne jetzt mal sein letztes Buch, Israels Schicksal, wie der Zionismus seinen Untergang betreibt. Dieses Buch ist hier käuflich erwerblich und ich denke nachher, wenn der Wunsch besteht, signiert es Moshe Zuckermann auch. Manche mögen sich fragen, warum der Baobab, der sich auch mit BDS beschäftigt, also mit Boykott, Deinvestition und Sanktionen in Bezug auf Israel, einen israelischen Wissenschaftler einlädt, der, wenn man es genau nimmt, ja unter den kulturellen und akademischen Boykott fallen würde. Es gibt zwei Argumente dafür. Zum einen wird Moshe Zuckermann nicht finanziert vom israelischen Staat, dass er hier diesen Vortrag hält, geschweige von der israelischen Botschaft hier. Und zum anderen bin ich der Meinung, dass politisch aktive Menschen, die sich kritisch weltweit mit neoliberalen, kolonialen und Apartheidsstrukturen auseinandersetzen, sie analysieren und versuchen, progressive Entwicklungen zu denken, und zwar für alle Beteiligten, die dürfen sich nicht spalten lassen. So, bevor der Vortrag jetzt beginnt, noch ein paar kurze Bemerkungen, die vielleicht Besucherinnen und Besuchern nicht so vertraut sind bei Veranstaltungen vom Baobab. Wie üblich stellt sich der Baobab vor, was der Verein so macht, und das wird die Lavanne Wolfram übernehmen. Eine herzliche Grüße auch mich. Ich bin Veranstalterin Baobab Bildvorlagen, eine Welt-EV. Uns gibt es Berlin-Prenzlauer-Berg seit 1990. Entstanden ist der Baobab e.V. aus einer Nicaragua-Solidaritätsgruppe. 1990 gab es diesen Welt- und Infoladen an mehreren Orten im Prenzlauer Berg. Seit 2011 sind wir im Haus der Demokratie und Menschenrechte, haben längere Kontakte in der Westbank, daher auch unsere Arbeit zum Nahen Osten, zu Palästina. Wir machen zurzeit politische Bildungsarbeit, speziell zu ihrem Handel. Und ich gleich den Übergang habe, wir haben einen Tisch, wo es die Bücher gibt, auch ein paar vergangene Produkte aus Palästina, also die ein Interesse haben, Leute dort vor Ort zu unterstützen. Noch kurz ein paar Struktursachen zum Ablauf der Veranstaltung. Moshe Zuckermann wird circa einen Vortrag halten von 50 bis 60 Minuten und mit der Bitte, keine Zwischenfragen zu stellen. Wir haben anschließend genügend Zeit für eine Diskussion. Wir haben hier ein Zeitlimit bis 22 Uhr und wenn wir dann immer noch diskussionsfreudig sind oder ein Bedürfnis auf ein Glas Wein haben, können wir das gern, sind alle herzlich willkommen im Merhaba weiterführen. Noch eine kurze Bemerkung, es steht hier ein Filmgerät, ich heiße Public Solidarity ganz herzlich willkommen. Die Veranstaltung wird gefilmt, es ist im Blickpunkt ist Moshe Zuckermann und meine Wenigkeit, Sie werden nicht im Publikum gefilmt, nachher in der Diskussion wäre allerdings Ihre Stimme zu hören. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie uns das frühzeitig signalisieren. Wie denn? Indem Sie sagen, ja, wenn Sie sich zu Wort melden, sagen Sie, Ton schneiden, ja, dann wissen wir das, okay? So, noch eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Karin Gerster, ich bin unter anderem Politikwissenschaftlerin. Ich bin mit dem BAUF vertraut seit 1997 und mein Schwerpunkt ist beruflich sowie im BAUF Palästina-Israel. Ich werde jetzt nun groß ohne Einleitung das Wort an Moshe Zuckermann übergeben. Ich freue mich auf einen kritischen Vortrag aus einer historischen und soziologischen Perspektive und der vielleicht auch Anstoß sein kann, unser Narrativ, also das, was unsere Wahrnehmung, unsere Meinungen, unsere Analysen in Bezug auf Palästina-Israel geprägt haben oder das eben mit neuen Erkenntnissen und Fragen zu bereichern. Bitte schön.